Erste Worte über Damaskus. Damaskus wird keine Stadt mehr sein. Es wird zu Ruinen werden. Zweiter, die Städte von Aram werden leer sein. Tiere werden dort leben. Niemand wird die Tiere stören. Dritter, die Festung in Ephraim wird zerstört. Das Königtum in Damaskus wird enden. Die Menschen, die von Aram übrig bleiben, werden schwach sein, wie Israel. Das sagt der Herr, der Gott der Heere. Vierter, an diesem Tag wird Jakobs Kraft weniger werden. Er wird sehr dünn werden. Fünfter, es wird sein wie bei einem Arbeiter. Er sammelt die Halme und schneidet die Ähren. Es wird auch sein wie bei jemandem, der in der Ebene Repheim-Ähren aufliest. Sechster, nur wenige Menschen werden übrig bleiben. Es ist wie bei Olivenbäumen. Nur wenige Oliven bleiben oben oder an den Ästen. Das sagt der Herr, der Gott Israels. Siebter, an diesem Tag werden die Menschen zu ihrem Schöpfer schauen. Sie werden den Heiligen Israels suchen. Achter, sie werden nicht mehr zu den Altären schauen. Diese Altäre haben sie selbst gemacht. Sie werden auch nicht mehr zu den Götzenbildern schauen. Neunter, an diesem Tag werden die starken Städte Israels wie verlassene Orte sein. Es ist wie bei den Hevitern und Amoritern. Sie verließen ihre Orte, als Israel kam. Die Städte werden zur Wüste. Zehnter, du hast Gott vergessen. Er ist deine Hilfe. Du hast nicht an den Felsen gedacht, der dein Schutz ist. Darum pflanzt du schöne Pflanzen. Du nimmst fremde Setzlinge dafür. Elfter, wenn du pflanzt, machst du einen Zaun darum. Deine Pflanzen blühen schnell. Aber die Ernte ist weg. Es kommt ein Tag mit großer Wunde und Schmerz. Zwölfter, viele Völker machen Lärm. Sie sind laut wie das Meer. Die Nationen rauschen. Sie sind wie große, laute Wasser. Dreizehnter, die Nationen rauschen wie große Wasser. Aber wenn Gott sie bedroht, fliehen sie weit weg. Sie werden weggejagt wie Spreu im Sturm. Sie sind wie Staub, der im Wind fliegt. Vierzehnter, am Abend gibt es Angst. Vor dem Morgen sind sie verschwunden. So geht es denen, die uns ausrauben. So geht es denen, die uns plündern.